Du hörst Radio Frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio Frei. Reibungspunkt. Politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Für alle Ordner, verpiss dich! Das ist gesammelt, genau auf dem Kick. Wer kommt schon hoch? Ich denke nur sie. Ich kann dich nicht mehr sehen. Power! Ich kann dich nicht verstehen. Lass dich nicht wagen. Verpiss dich! Ich kann dich nicht mehr sehen. Power! Am liebsten die Presse hauen. Du Arschloch! Du bist tot im Zaun. Verpiss dich! Ich kann dich nicht mehr sehen. Hallo und herzlich willkommen bei Reibungspunkt in einer Reminiszenz an Radio Funkwerk, die sich gerade dem Thema Punkrock gewidmet haben. Machen wir einfach auch weiter und das war ZSD aus München, aufgenommen im Jahr 1981 mit dem Smash-Hit Hau ab. Wir machen weiter mit Moderne von Punkrock und melden uns dann gleich nochmal wieder, um zu sagen, was euch hier wieder in der nächsten Sendung erwartet. Es kommen jetzt Pasco mit Joe Strummers Gewissen. iPod gesehen? Ja, das war... Keine Ahnung, was das gerade war. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Hallo erstmal. Das war ein Pasco mit Joe Strummers Gewissen und wir haben eine Überraschung für euch. Ihr habt sie gerade schon gehört. Er ist zurück. Ja, Basti, ich wollte eigentlich noch hoffen, dass ich zurückkomme, und dann habe ich doch einfach mir gedacht, ich schlage hier auf. Ja, ohne Entschuldigung. Wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast an spannenden Themen. Ich habe nichts mitgebracht, aber ich habe heute noch mit jemand geredet, die auf der Flüchtlingstour sind, und die haben einiges zu erzählen. Das heißt, da gibt es nachher noch ein Interview dazu, das ist die Radtour? Das ist die Radtour, die Flüchtlingsheime besucht. Ich glaube, vier Flüchtlingsheime wollen sie zusammen besuchen. Darüber haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal kurz geredet. Ja, und ansonsten wollen wir euch noch kurz darauf aufmerksam machen. Wir haben es in der letzten Sendung schon angekündigt. Wir würden gerne sowas wie eine Rubrik Wunschmusik einführen. Und wer uns erreichen will oder uns Lieder schicken will oder Liederwünsche, der oder die kann das gerne machen, zum einen per Jabber. Und da sind wir zu erreichen unter reibungspunkt@jabber.ccc.de, also angesiedelt beim Chaos Computer Club. Oder aber ihr schickt uns eine Mail an reibungspunkt@lavabit.com. Lavabit geschrieben LAVABIT. Und wenn ihr euch das einfach nicht notieren konntet so schnell, dann schaut einfach vorbei auf reibungspunkt.blogsport.de. Dort gibt es auch des öfter mal neue Sendungen zum Nachhören, falls ihr irgendwie donnerstags alle zwei Wochen nicht rechtzeitig on air wart. Genau. Und jetzt hören wir Musik. Ich weiß gar nicht, was ist genau. Manu Chao, Trip by Love. Dann geht's damit weiter. Weiter noch ein Beitrag über die Rote Hilfe für euch. Und jetzt im Anschluss kommt ein Interview über die Flüchtlingstour. Menschen sind schon von jeher von Region zu Region, von Kontinent zu Kontinent gewandert. Sie waren auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Während Menschen, die geografisch von hier kamen, über viele Orte der Welt hergefahren sind und die Menschen sogar mit Waffen unterjocht haben, werden Menschen, die zurzeit vor Kriegen flüchten, schon an den Grenzen militärisch zurückgehalten. Bei dem Versuch, nach Europa bzw. Deutschland zu gelangen, sind in den letzten Jahren 13.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Haben sie es dann doch nach Deutschland geschafft, werden sie hier mit systematischem staatlichen Rassismus drangsaliert. Und das, obwohl sie nicht selten schon an ihren Herkunftsort Angst um ihr Leben haben mussten oder eine traumatische Reise hinter sich haben, bis sie endlich hier sind. Einige Menschen haben sich nun auf den Weg gemacht, Flüchtlinge in Thüringen zu besuchen und auf die Situation aufmerksam zu machen. Wir haben gerade eine Außenreporterin von Reibungspunkt vor Ort, die an der Tour teilnimmt. Hallo Jule. Hallo Redaktion. Hallo. Wie ist denn die Stimmung bei euch? Die Stimmung ist, die schwankt immer zwischen enthusiastisch und ein bisschen bedrückt, weil es heute den ganzen Tag wirklich geregnet hat. Also wir haben jetzt seit 2 Stunden mal keinen Regen mehr. Das hat auf jeden Fall der Stimmung mächtig Auftrieb verliehen. Und zurzeit sind wir noch in Lützen-Sömmern. Das ist das Dorf neben Gangloff-Sömmern, wo die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises Sömmer da ist. Und haben uns da auch mit ein paar Leuten vom Internationalen Freiwilligendienst getroffen, die uns jetzt morgen bei unserer Aktion vor Ort begleiten und unterstützen werden. Was auf jeden Fall sehr viel Auftrieb gegeben hat, weil es einfach nett ist, dass sich da ein paar Leute dafür mit interessieren und mithelfen möchten. Also wir haben zusammen mit denen den Tag morgen geplant. Und die sind jetzt auch schon im Dorf drüben und verteilen halt Infomaterial. Ja, das war auf jeden Fall sehr nett. Wie viele Leute seid ihr dann vor Ort? So von der Gruppe, die jetzt auch durch die Gegend noch weiter tourt, sind wir so 13 Leute ungefähr. Und also es ist auch relativ offen, man kann auch dazukommen. Einige Leute kommen noch, andere gehen noch früher und deswegen verändert sich das auch ein bisschen über die Gruppenstärke. In dem letzten Interview, das wir gemacht haben, haben wir mitbekommen, teilweise das Programm noch vor Ort geplant wird. Habt ihr da schon drüber gesprochen, was jetzt die nächsten Tage überhaupt passieren wird, was ihr vorhabt? Heute haben wir den Tag vor allem morgen geplant, also in Gangloff-Sömmern. Und da haben wir uns überlegt, wir hatten von uns vorher schon Leute mit den Leuten in der Unterkunft Kontakt aufgenommen und so ein bisschen halt gehorcht, wie die Situation dort ist und auch geschaut, was man dort in dem Ort machen kann. Und jetzt für morgen ist geplant, so gegen Mittag halt rüberzufahren, zusammen mit den Leuten zu kochen. Also wir haben großes Kochgeschirr einfach bei, um für viele Leute zu kochen, gemeinsam einfach ein bisschen Musik anzuhaben. Wir haben ein Mikro dabei, also dass halt auch ein kleiner Redebeitrag morgen davonstatten geht. Und dann ist halt auch angedacht, einfach so ein Open Mic zu machen, also halt, dass die Leute vor Ort, wer vielleicht Lust hat, dort über seine Situation auch zu reden, einfach auch nochmal zu Wort kommen. Und dazu haben wir halt gleichermaßen so die Dorfbevölkerung von Gangloff-Sömmern eingeladen und die Bewohner aus der Unterkunft. Also eher so wie so ein kleines Straßenfest, würde ich sagen. Der nächste Plan von unserer Tour, also der nächste Ort, den wir anfahren werden, ist Rocken-Sustra, das ist bei Ebeleben. So in der Nähe von Mühlhausen, kann man sagen, oder Sondershausen, so die Ecke dazwischen. Und dort wird am Sonntag ein Konzert stattfinden. Dort unterstützt uns auch der Bürgermeister des Ortes und wir haben heute dort den Sportplatz und können dort zusammen mit Strom und Wasser, das ist halt glaube ich eine Berliner Band, die werden dort dann spielen am Sonntag. Und da können natürlich auch gerne noch Leute so aus der Region anreisen, das ist ja auch ganz nett. Mhm. Und vorher aber auch wieder, also wir kommen halt Samstag dann schon in Ebeleben an, nehmen Kontakt mit den Bewohnern auf, erzählen ihnen so, was wir so vorhaben, was wir dabei haben. Wir haben halt auch ganz viele Sachen so für Kinder bei, halt ganz viel Jonglage-Zeugs und Spiele. Wie gesagt, das Kochkino, ja, und sonst noch ganz viele Ideen, was wir dann vor Ort machen können. Und so die Idee ist halt immer auch so die Dorfbevölkerung anzusprechen, weil das Problem ist ja vor allem, dass zwar die Unterkünfte dort sind, aber eigentlich meistens so gut wie gar kein Kontakt zwischen den Leuten, die halt im Dorf wohnen und denen, die in der Unterkunft leben müssen, besteht. Mhm. Und da vielleicht so ein paar Hemmungen halt auch abzubauen, einfach da mal so in einer relativ netten Atmosphäre auch zusammenzukommen, ist halt so ein bisschen unser Ziel auch. Wollt ihr auch über die staatlichen rassistischen Praxen aufklären? Also genau. Also das ist natürlich auch immer ein Ziel, dass man Verständnis schafft, aber auch auf so einer wirklich sehr niederschwelligen Ebene mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Also die wenigsten Leute in den Dörfern wissen halt, dass die Menschen in Unterkünften dort ja dazu gezwungen sind, dort zu leben und gar nicht die Wahl haben, irgendwo anzugehen, beziehungsweise halt auch vielen anderen Maßregelungen unterlegen sind, auf die wir aufmerksam machen wollen. Also genau, was wir hier noch in Lützen-Sömmern gemacht haben, ist halt auch gleich vor Ort einen Gutscheinumtausch zu machen. Mhm. Flüchtlinge bekommen ja je nach Aufenthaltsstatus, aber die in den Unterkünften zumeist Lebensmittelgutscheine in vielen Landkreisen. Und die haben wir ihnen halt getauscht schon, dass die Leute halt auch mal ein bisschen Bargeld haben und nicht nur in einem Supermarkt einkaufen dürfen. Also das ist halt so die Praxis mit den Gutscheinen. Man kriegt ja Lebensmittelgutscheine und darf die nur in einem Supermarkt, und das ist meistens auch nicht der günstigste, obwohl man schon wenig Geld hat, nur in einem Supermarkt, die um zu in Lebensmittel halt zu kaufen. Genau. Wie ist denn die Situation der Flüchtlinge direkt in Lützen-Sömmern, war das? Oder Unterkünfte? Das ist nochmal ein Dorf weiter. Hier in Lützen-Sömmern ist halt dieses Rittergut, wo uns die Leute auch unterstützen und wir halt so erstmal für die ersten 3 Tage unser Lager aufgeschlagen haben. Mhm. So, dadurch, dass er Gruppen, also Leute von Gruppen aus verschiedenen Orten hierbei haben, ist es halt, haben wir auch einfach diesen einen Tag, wir sind halt am Mittwoch hier angekommen und heute haben wir vor allem so ein bisschen so auch so eine Findungsphase halt hinter uns gehabt und auch kennengelernt mehr, weil es ja schon ein relativ breiter Aufruf war, sich daran zu beteiligen und die Leute sich auch erstmal kennenlernen müssen, um gemeinsame Aktionen zu machen. Und die Lage in Langloch-Wimmern hier vor Ort in der Gemeinschaftsunterkunft, da leben vor allem allein Männer. Die Unterkunft ist zwar mitten im Ort, aber Langloch-Wimmern ist halt auch ein winziger Ort, also von daher ist es trotz allem sehr abgelegen. Es gibt dort keine Einkaufsmöglichkeiten von der restlichen Infrastruktur, also wie medizinische Versorgung. Auch die ganzen Behörden sind halt in anderen Städten, also man muss immer nach Sommer da, wenn man halt aufs Sozialamt, auf die Ausländerbehörde muss und ähnliches. Und die Einkaufsmöglichkeit, die halt den Flüchtlingen zur Verfügung steht, ist in Straußfurt, was auch jedes Mal einen Weg mit der Bahn bedeutet oder mit dem Bus. Und das ist halt, wenn man 40 Euro Bargeld im Monat zur Verfügung hat, nicht gerade, ja, einfach. Das ist eigentlich so, fast nicht möglich, ne? Ja. Mhm. Und das Dorf an sich ist halt auch sehr klein und sehr abgelegen. Also wir sind hier, ich schaue gerade auf lauter Felder. So. Es ist wirklich sehr abgelegen hier alles. Auf was schaust du? Felder. Sowas wie kulturelles Leben oder ähnliches, wo man sich vielleicht auch, ja, ohne halt große Gedanken überwinden muss, wo man sich halt irgendwie in die Gesellschaft einbringen kann. Sowas ist ja halt kaum möglich. Mhm. Wobei Flüchtlinge ja nicht mal arbeiten dürfen, was ich weiß. Genau. Also das sind ja nochmal so die ganzen Einschränkungen, die denen unterlegen sind, also ein generelles Arbeitsverbot im ersten Jahr ihres Aufenthaltes, die Praxis, was ich eben erwähnt habe, mit den Lebensmittelgutscheinen, dann natürlich der Zwang, in so einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben. Also es gab jetzt zum 1. Juli hin eine neue Verordnung, in der immerhin jetzt mittlerweile festgeschrieben wird, dass jeder Person 6 Quadratmeter, also das muss man sich mal überlegen, 6 Quadratmeter zum Leben zur Verfügung, also dass sie da einen Anspruch drauf haben und dass sie denen zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber das kann halt auch für eine Familie bedeuten, die müssen trotzdem alle in ein Zimmer. Wenn halt für jeden sozusagen da 6 Quadratmeter zur Verfügung gestellt werden, bedeutet es trotzdem nicht die Trennung von vielleicht, wenn man Schulkinder hat, dass die halt einen eigenen Bereich haben, wo man die Hausaufgaben machen kann und halt den Ort, wo man schläft und isst. Genau, das sind halt dann die Residenzpflicht, die Leute, ja, ich meine, genau, das kommt ja noch dazu. Also zum einen so abgelegen zu wohnen, aber zum anderen halt auch die Residenzpflicht, die ja gerade auch viel diskutiert wird, dass man halt auch gar nicht den Bereich der zugewiesenen Ausländerbehörde verlassen darf ohne Erlaubnis. Also die Leute dürfen ja auch gar nicht den Landkreis Sommer da ohne Erlaubnis verlassen. Okay, jetzt würde ich sagen, dass kannst du uns vielleicht noch sagen, wie man dazu stoßen kann oder wo es da dafür Infos gibt? Also ich glaube, wenn man das jetzt aufzählt, ich weiß nicht, ob man das alles mitbekommt, aber gibt es eine Homepage oder? Wir haben halt einen Blog, das ist lebhaft.blogsport.de. Ich wiederhole die Blogadresse noch einmal. lebhaft.blogsport.de. Auf dem Blog gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die ständig gecheckt wird. Und euch noch eine gute Zeit, Jule. Tschüss. Deutsche Sprüche hatte, Jude Seit einigen Sendungen gibt es jetzt bereits die Rote-Hilfe-Rubrik bei Reibungspunkt. Wir haben über einige Urteile berichtet, die für politisch Aktive interessant sein könnten. Wir haben uns mit dem Prozess gegen 4 Leute beschäftigt, die wegen der Besetzung des Keklerheims in Erfurt angeklagt waren. Und wir verweisen auf die regelmäßigen Sprechstunden der Roten Hilfe in Erfurt, die jeden zweiten Donnerstag im Monat im Filler stattfinden. Dabei ist bis jetzt der Hintergrund der Roten Hilfe und was diese Organisation eigentlich macht, zu kurz gekommen. Um das zu ändern, haben wir Dendel vom Bundesvorstand am Telefon, mit dem wir zunächst einmal in die Geschichte eintauchen wollen. Hallo Dendel. Ja, hallo. Wo sind die historischen Wurzeln der Roten Hilfe denn zu finden? Ja, die Rote Hilfe, die gab es schon mal in der Weimarer Republik in den 20er Jahren. Und das war im Gegensatz zu heute, aber da kommen wir ja nachher noch drauf, eine Massenorganisation. Also die hatte zu ihren Hochzeiten um die 1 Million Mitglieder und da waren auch teilweise unterstützend und auch als Mitglieder eine Zeit lang auch sehr berühmte Persönlichkeiten auch Mitglied, wie Einstein oder Thomas Mann hat es auch unterstützt, einige Kampagnen. Also es war eine richtig große Organisation, die dann natürlich im Zuge der Nazifizierung und des Dritten Reiches zerschlagen wurde. Und die hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell wieder gründen können? Nee, also sie hat dann im Untergrund auch weitergemacht. Also es gab immer wieder auch nachgewiesenermaßen Fälle von Unterstützung für Leute, die im Knast waren oder Leute, die untertauchen mussten oder sonst wie. Es war ja auch eine international organisierte Vernetzung damals, also über Moskau auch und in andere Länder hinein. Aber nach dem Krieg ging dann erstmal ein Weilchen gar nichts, bis dann Anfang der 70er, Mitte der 70er, aus K-Gruppen heraus wieder der Gedanke hochkam, die Rote Hilfe doch erneut wieder zu gründen. Das war aber damals keine strömungsübergreifende Organisation, das wurde sie dann erst Ende der 70er, Anfang der 80er. Wenn wir jetzt schon bei dem Strömungsübergreifenden sind, dann kommen wir so ein bisschen dazu, was die Rote Hilfe eigentlich ausmacht. Hat die Rote Hilfe so ein festgeschriebenes Selbstverständnis? Hat die irgendwas, woran sie sich langhangeln, so Leitlinien oder ähnliches? Genau, das ist ganz wichtig mittlerweile. Also seit über 30 Jahren ist die Rote Hilfe eben eine strömungsübergreifende linke Solidaritätsorganisation für von Repressionen, also von staatlicher Repression betroffene Menschen. Das ist auch ganz wichtig. Und das ist deshalb wichtig, weil eben Ende der 70er dann Diskussionen stattgefunden haben, nee, wir wollen im Antirepressionsbereich jetzt nicht unbedingt nur eine Organisation haben, die nur allgemeinpolitisch festgelegte Gruppierungen unterstützt, also meinetwegen einen militanten Flügel oder irgendwelche sonstigen linken paramilitärischen Organisationen, also wo dann Leute im Knast landen, sondern wir sind eigentlich für alle da, die eben Opfer von staatlicher Repression werden. Und das kann dann wirklich, also mittlerweile ist das dann auch vom totalen Kriegsdienstverweigerer bis zu an die Nazi-Aktivitäten, können alle Menschen dann auch Unterstützung bei der Roten Hilfe finden. Aber das ist, wie gesagt, erst in Anführungszeichen seit 30 Jahren so. Ja, also erst ist ja wirklich schon eine ganz schöne Ecke, so 30 Jahre. Aber wenn diese Leute Probleme haben und sie wenden sich an die Rote Hilfe, was für eine Art von Unterstützung können die denn erfahren? Also die Unterstützung läuft auf mehreren Ebenen, die ist auch relativ komplex. Es ist auch nicht nur so, wie das, was dann eventuell meistens von der Roten Hilfe auch über die bürgerlichen Presse lossierte Artikel rüberkommt, dass da immer gleich dann Geld fließt für RAF-Sympathisanten in dem Umfeld oder sowas. Nee, die Unterstützung findet auf mehreren Ebenen statt. Also da ist zum einen, kann man eben, wenn man von staatlicher Repression betroffen ist, Kontakt vor Ort zu Gruppen aufnehmen, zu Ortsgruppen, da kommen wir nachher dann noch drauf, wie viel es da gibt. Also wenn es eben solche Ortsgruppen gibt, kann da irgendwie sich Rat holen, also bei den aktiven Gruppen, kann bei denen fragen, ob die irgendwie Anwältinnen und Anwälte kennen, die irgendwie da unterstützend eingreifen wollten und können sich auch pressetechnisch und öffentlichkeitsarbeitstechnisch unterstützen lassen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber die, dass dann tatsächlich auch, wenn den Leuten Geld abgeknöpft werden sollte über Prozesse, also wenn sie verurteilt werden, oder schon, wenn sie Strafbefehle bekommen und Widersprüche einlegen oder sonst irgendwie Probleme haben und dann irgendwie auch nicht mehr weiter wissen, weil sie vielleicht auch gar kein Geld haben, dann zahlt die Rote Hilfe, wenn alles okay gelaufen ist, also wenn da die Leute nicht gequasselt haben, nicht den Bullen, wie wir jetzt auch schon mal erzählt haben, wer alles dabei war und andere Menschen belastet haben, also alles korrekt ablief, dann kriegen sie 50%. Und sie können, wenn sie gar kein Geld haben, sogar noch die restlichen 50% auch noch über Unterstützungsanträge nachfordern. Das passiert auch relativ häufig, also dass die Leute sagen, ja, wir haben gar keine Möglichkeit, bei uns vor Ort irgendwie Soli-Partys zu machen. Gib mir oder gebt uns doch bitte die 100%, die da angefallen sind. Und dann geht auch das. Und das bezieht sich auch nicht nur auf die Anwaltskosten oder Anwältinnenkosten, sondern tatsächlich auf die Strafwerte. Also es wird von den Kosten dann tatsächlich alles übernommen. Und das ist wirklich eine gute Sache. Mein erster Kontakt mit der Roten Hilfe war sozusagen auf einer vollkommen anderen Ebene erstmal. Und zwar bevor dieser staatliche Repressionsapparat greift und Leute vor Gericht aussagen müssen oder ähnliche Sachen, gibt es ja erstmal ein relativ großes Feld an Aufklärungsarbeit, das ihr leistet. Und das finde ich ja irgendwie sehr interessant. Kannst du dazu vielleicht mal kurz ein, zwei Worte sagen? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Genau, das habe ich jetzt weggelassen. Ich bin jetzt gleich zu dem, wenn die staatliche Repression schon gegriffen hat. Genau, also wir haben eigentlich mittlerweile ein relativ großes, so kann man das schon sagen, Netz an öffentlichkeitsarbeitstechnischer Präsenz und auch an Möglichkeiten, die wir haben, um in der Öffentlichkeit auch wahrnehmbar zu sein. Da ist zum einen ganz wichtig und immer wichtiger, weil mittlerweile sind wir auch im Bahnhofskiosk, ist natürlich die Rote Hilfe Zeitung, die 3 bis 6 Mal im Jahr rauskommt. Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob auch Bundesdelegiertenversammlungen sind oder solche Sachen. Die gibt es mittlerweile tatsächlich auch in fast allen Großstädten am Kiosk in Auflagen von 3 bis 15. Und wir sind zurzeit am Eruieren, wie das von der Öffentlichkeit, die eben nicht Mitglied ist und die Zeitung nur über die Möglichkeit beziehen kann, auch genutzt wird. Aber es sieht ganz gut aus. Das ist die eine Art, und die andere Art sind eben Kontakte zur Presse über Presseerklärungen, dann Infotische, Veranstaltungen. Also da ist wirklich ein ganzes Netzwerk auch von Leuten, die sich relativ gut auskennen mit staatliche Repression, mit den Gesetzen, mit was hat die Antifa-Szene zu erwarten. Da kann man sich auch an den Bundesvorstand senden und dann kriegt man Referenden auch vermittelt. Also das läuft ganz gut. Und da findet eben die Vorfeldorganisation statt, damit die Leute, die dann von staatlicher Repression betroffen werden, überhaupt wissen, an wen sie sich wenden können und ob es da eine Organisation gibt. Weil die gibt es tatsächlich auch nicht in jedem Land in Europa. Das ist tatsächlich auch eine ganz gute Geschichte in Deutschland, dass es sowas überhaupt gibt. Damit hast du jetzt so ein bisschen ja schon die Organisation so erklärt und ich stelle mir das gerade relativ schwierig vor. Also ihr habt eine Zeitung, ihr habt Anwälte, auf die ihr zurückgreifen könnt. Ihr macht Broschüren, ihr habt natürlich auch Leute, die irgendwie einigermaßen fest angestellt sind, weil ja irgendwie ein Haufen Verwaltungsaufwand einfach da ist. Wie finanziert sich so eine Organisation wie die Rote Hilfe? Weil das gibt ja bestimmt keine staatlichen Zuschüsse dafür. Genau, die gibt es natürlich nicht, ja. Und wir sind auch kein, in dem Sinne gemeinnütziger Verein. Also dürften wir auch staatlicherseits gar nicht werden, weil der Staat sagt ja sowas wie die Rote Hilfe ist in dem Sinne nicht gemeinnützig. Also wir sind nur Anführungszeichen ein eingetragener Verein. Spendenbescheinigungen und sowas können über die Rote Hilfe nicht abgesetzt werden. Das ist dann der Nachteil von der Geschichte. Aber ansonsten, ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich stoßen wir oft auch an unsere Grenzen organisatorisch, klar. Es gibt eine Geschäftsstelle zwar, die in Göttingen ansässig ist und da sind auch Leute angestellt. Aber sonst ist fast alles, sage ich mal, also bis auf kleine Kostenausstattungen, die es manchmal für gewisse punktuelle oder temporäre Arbeiten auch gibt. Sonst läuft alles tatsächlich ehrenamtlich und zwar wirklich bundesweit über mittlerweile mehr als 45 Ortsgruppen, in denen es dann jeweils noch aktiven Gruppen gibt, die sich häufiger treffen und die es, wie gesagt, in fast 50 Städten über die ganze BRD verteilt gibt. Aber das ist alles ehrenamtlich. Ja. Da wird sozusagen die Basisarbeit gemacht. Und mit der Koordinierung, das läuft halt mal besser, mal schlechter, aber an sich trifft sich eben dann der Bundesvorstand, der alle 2 Jahre gewählt wird und quasi in der Interimszeit zwischen der Wahl zum neuen Bundesvorstand dann die Geschäfte zu verwalten und zu erledigen hat und die Koordination zu übernehmen hat, der trifft sich quasi alle 2 Monate in Göttingen und in anderen Städten, wo sie halt dann eingeladen werden. Das ist so in etwa die Struktur bundesweit. Und darüber muss alles laufen. Und Mitglieder hat die Rote Hilfe mittlerweile 5.500. Das ist für eine linke, linksradikale Organisation sehr, sehr viel. Also im Vergleich zum Beispiel zur DKP, zu dieser Kommunistischen Partei, die haben mittlerweile nur noch 4.500 Mitglieder, also nur damit man Vergleichszahlen hat. Also mittlerweile die Antirepressionsorganisation größer ist als manche Partei im linken Spektrum, ist schon ziemlich heftig und Tendenz steigend. Und wir müssen gucken, wie wir das die nächsten Jahre hinkriegen, dass es noch so gut läuft, wie es zurzeit eigentlich läuft. haben ja schon so gehört, dass die Rote Hilfe strömungsübergreifend ist und so die bundesdeutsche Linke abdeckt. Da muss man allerdings auch sagen, dass die bundesdeutsche Linke ja wirklich nicht unbedingt gerade eine homogene Gruppe ist. Also da gibt es ja irgendwie schon relativ viele verschiedene Gruppierungen so innerhalb der letzten Jahre, wahrscheinlich am deutlichsten in den Debatten um Israel und Kriegsbefürwortung oder auch dieser Konflikt Anti-Deutsch versus Anti-Imp irgendwie sehr relativ klar geworden. Und da kam es ja schon relativ starke irgendwie so Trennlinien. Und da haben sich auch Gruppen gespalten, die vorher viel miteinander gemacht haben und so. Wie kann die Rote Hilfe damit umgehen? Also so als strömungsübergreifend und auf einmal von allen Seiten wahrscheinlich, ich will mit denen nicht mehr, aber ich will mit denen auch nicht mehr. Und also ist natürlich illusorisch zu denken oder davon auszugehen, dass sowas an einer Organisation wie der Roten Hilfe komplett vorbeigeht. Also manche haben gedacht, ja gut, wir werden als Organisation mit diesen in der linken oder in der radikalen linken brodelnden Konflikten nichts zu tun haben, aber dem ist natürlich nicht so klar. Das findet auf den unterschiedlichsten Ebenen statt, wie gesagt, je nach Aufbau der jeweiligen Organisation, die man betrachtet, und in der Roten Hilfe, das habe ich ja gerade schon strukturell erklärt, ist es dann eben so, dass diese Konflikte Ausdruck finden in den vor Ort agierenden Ortsgruppen. Also da gibt es dann, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, das muss jetzt nicht sein, aber es gibt natürlich Gegenden, da gibt es Ortsgruppen, das kann man sich ja durchaus vorstellen, da muss man ja nicht nur eins und eins zusammenzählen, die eben von sogenannten Antideutschen dominiert sind. Dann gibt es irgendwie ein paar Kilometer weiter eine Ortsgruppe, die ist eben eher antiimperialistisch orientiert. Und wenn die dann wiederum zu Ortsgruppen Delegiertentreffen zusammenkommen, die es dann auch noch gibt als Unterstruktur, also es gibt eben dann noch aufgeteilt je nach Region und Himmelsrichtung dann nochmal Treffen von Ortsgruppen. Sagt man dann halt einfach, ja, die 8, 9 Ortsgruppen treffen sie jetzt nächsten Sonntag in dem und dem Ort, wo es auch eine Ortsgruppe gibt. Und da kratzt dann natürlich. Ja. Und dann sagen halt die einen, ja, wir hocken uns aber mit denen, den wir da neulich in unserem autonomen Zentrum Hausverbot erteilt haben, weil das Anti-Imps sind oder weil das Anti-Deutsche sind. Das ist ja austauschbar. Mit denen hocken wir uns nicht an einen Tisch. Wie gesagt, das ist alles schon passiert, das passiert und damit muss sich so eine Organisation wie die Rote Hilfe auch auseinandersetzen. Das geht nicht anders und es funktioniert halt dann auch manchmal nicht. Also gerade wenn vor Ort irgendwie von einem Hassjahrmarsch eben sowas wie ein Ermittlungsausschuss koordiniert werden sollte, teilweise auch über die Rote Hilfe laufen soll. Und wenn dann die einen sagen, ja, wir hocken uns mit denen nicht an den Tisch und machen auch keine EA, dann gibt es halt zwei EAs, ja, was natürlich total bescheuert ist. Aber sowas passiert durchaus und es findet natürlich in der Roten Hilfe auch sowas wie eine Antisemitismusdebatte statt. Also eben viele sagen ja, der Kampf gegen Antisemitismus ist genauso wichtig wie andere Kämpfe, die da in dem Selbstverständnis der Roten Hilfe stehen. Und dann geht es halt auf der Bundesdelegiertenversammlung, also dem obersten Gremium, dem obersten Entscheidungsgremium der Roten Hilfe, da geht es dann natürlich auch ab um die Frage, soll dieser Begriff integriert werden, soll er nicht integriert werden. Das sind alles Sachen, die passieren und ja, die müssen wir aushalten. Das ist ja so oft mit Widersprüchen so, dass man die aushalten muss und irgendwie damit zurechtkommen muss. Genau. Das war jetzt mal so ein bisschen der Blick nach innen. Ja, aber es gibt ja auch so den Druck von außen wahrscheinlich. Also die Rote Hilfe leistet natürlich auch Unterstützung für Leute, die mit dem bestehenden Gesellschaftssystem vielleicht nicht ganz zufrieden sind und deswegen das auch teilweise vehement äußern und teilweise halt nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und deswegen schon auch von staatlichen Organen halt verfolgt werden. Jetzt vielleicht stellt sich mir so die Frage, sagt der demokratische Staat dann, okay, das ist die Rote Hilfe ist dann Teil dieser Pluralität und jeder Mensch hat ein Recht auf einen Anwalt und so? Oder ist die Rote Hilfe selbst so Opfer von Repression auch schon geworden? Ja, das ist auch wieder, also das ist wirklich eine sehr gute Frage und auch die kann eigentlich nur vergleichend beantwortet werden, also mit den staatlichen Repressionsorganen, wie die halt in anderen Ländern zum Beispiel agieren. Also zunächst mal, ich komme dann nahe direkt zur Roten Hilfe, wie es damit steht. Aber wenn wir uns so Gebiete, wie es passen kann, oder die Türkei angucken, oder irgendwie, wo es eben auch noch aktive, bewaffnet organisierte Gruppierungen gibt, wo auch immer die politisch stehen mögen, die sie zumindest aber als links bezeichnen und auch solche Selbstverständnisse haben, da ist eindeutig nachweisbar in den letzten Jahren, vor allem seit dem 11. September, dass alle Organisationen, die sich ausschließlich um die Repression kümmern, also um das, was eigentlich nach den Taten erfolgt, also ausgehend von Staatsverständnis, sage ich jetzt mal, von dem demokratischen, zunächst ist die Tat und dann kommt die Repression. Natürlich gibt es auch vorher schon Repression, klar, aber wir gehen jetzt mal von etwas militanteren Sachen aus. Aber alle Organisationen, die sich nur darum kümmern, wie es den Leuten dann im Knast da geht, was sie auf den Demos erfahren, die werden selbst die sind immer auch Teil des Problems und Teil der staatlichen Repression. In Deutschland ist es noch, jetzt komme ich nach Deutschland, genau, in Deutschland ist es noch anders, ja, aber auch da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, das ist deshalb auch relativ schwierig zu beantworten. Noch haben wir relative Ruhe. Allerdings merken wir es aber auch schon als Organisation. Wir merken es dann eben auf so kleinen Ebenen. Also was heißt kleinen Ebenen? Also es sind schon auch Sachen, mit denen wir dann zu kämpfen haben. Zum Beispiel, dass dann mal ein Konto gesperrt wird in irgendeiner Stadt. Also ob das jetzt Berlin ist oder Heidelberg oder so. Das sagen dann einfach die Volksbanken oder die Sparkassen. Nein, dieses Konto existiert jetzt nicht mehr, weil sie unterstützen die und die Gruppierung in der Stadt. Wir haben unter diesem und jenem Aufruf irgendwie unsere Kontonummerverbindung gesehen. Und dann werden diese Konten gestrichen, ohne große Begründung, und juristisch gesehen ist auch oftmals nicht viel drin. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass auch die NPD es immer wieder versucht hat und auch nicht durchgekommen ist. Also das sind die wirklich knallharten, die Konten werden dann gesperrt. Und die werden nur deshalb gesperrt, weil da natürlich jemand vom Staatsschutz oder irgendwie von der Kriminalpolizei bei denen ankommt und sagt, ja, hallo, bei Ihrer Bank, da ist irgendwie eine Organisation, die unterstützt die und die Gruppierung. Das sehen wir nicht so gerne. Und dann am nächsten Tag werden die Kunden gespart. Auf der Ebene funktioniert das noch schon relativ gut, aber wir denken jetzt nicht, dass die Rote Hilfe in den nächsten Jahren verboten wird. Aber passieren kann es trotzdem. Das sehen wir jetzt nicht ausschließen. Damit hast du so ein bisschen meine letzte Frage schon vorweggenommen. Und zwar, wir haben bei der Geschichte angefangen, haben dann so die Widersprüche im Inneren oder auch von außen, was da für Druck aufgebaut wird. Wie sieht es mit der Roten Hilfe in der Zukunft aus? Also was siehst du für Problemfelder, mit denen die Rote Hilfe zu kämpfen haben wird? Da gibt es ja wahrscheinlich einiges. Da gibt es einiges. Also was positiv zunächst zu bewerten ist, dass wir, darauf bin ich noch gar nicht zu sprechen gekommen, ich habe es auch bei der einen Frage nicht dezidiert beantwortet, also womit wir tatsächlich nicht die großen Probleme haben, ist mit unserer finanziellen Situation zurzeit. Also es sieht wirklich relativ gut aus. Das ist aber auch wichtig und wie gesagt, wir sollten jetzt auch nochmal die Werbetrommel rühren, weil das tatsächlich ganz wichtig ist, dass die Leute auch Mitglied der Roten Hilfe werden, weil wir es trotz alledem häufig beobachten, dass Menschen sich quasi von der Roten Hilfe auch wirklich im vierstelligen Bereich, also euromäßig unterstützen lassen und nicht mal Mitglied der Roten Hilfe sind. Das geht. Also man muss nicht unbedingt Mitglied der Roten Hilfe sein, um unterstützt zu werden. Man kann auch so hinkommen. Aber natürlich ist es, ich finde es immer ein bisschen, also mir wäre das nicht recht, also mir persönlich, wenn ich irgendwie von irgendeiner Organisation 2.300 Euro kriegen würde und ich wäre noch nicht mal Mitglied. Also das ist einfach wichtig, dass so viele Menschen wie möglich in die Rote Hilfe eintreten, und dann kann man auch Repressionsschlägen viel besser entgegentreten. Das ist also tatsächlich ganz wichtig. Trotzdem steht die Rote Hilfe zurzeit sehr gut da finanziell, hat da tatsächlich keine Probleme, und wir hoffen, dass das auch in den nächsten Jahren so bleibt. Was auf uns zukommen kann, es gibt jetzt ein neues Außenwirtschaftskontrollgesetz, wobei das jetzt auch in Brüssel erstmal noch gekippt wurde. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber im Groben heißt das, dass alles, was in dem Fall jetzt von Deutschland aus finanziell unterstützt wird in einem anderen Land, also wenn da irgendwie Gelder fließen auf irgendwelche Konten, und die Konten im Ausland werden dann irgendwann sogenannten Terrororganisationen zugehören, die auf der berühmt-berüchtigten Terrorliste stehen, dann verstößt das Ganze gegen das Außenwirtschaftskontrollgesetz. Und sowas kann natürlich eine Organisation wie der Roten Hilfe, wo auch Gelder fließen, tatsächlich auch mal eventuell zum Nachteil gereichen. Also wir müssen da wirklich in den nächsten Jahren aufpassen, dass wir da irgendwie keinen Repressionsschlag erleiden, und ansonsten sehe ich nur das Problem, dass wir gucken müssen, dass wir nicht zu groß werden, dass wir bestimmte Aufgaben nicht mehr erfüllen können, aber wir müssen uns halt überlegen, wie wir es anders strukturieren. Also wie gesagt, wenn wir mehr als 10.000 Mitglieder irgendwann mal haben, dann wird es schwierig mit überall nur noch ehrenamtlich, und hast du mal Lust, dich da ein bisschen reinzuhängen, weil dann reicht das nicht mehr aus. Aber das sind Probleme, die muss dann die Organisation tatsächlich von sich heraus selbst lösen. Ja, und bis die 10.000 erreicht sind, da können ja ruhig auch noch ein, zwei Leute eintreten. Also genau. Das sei den Leuten ja durchaus auch ans Herz gelegt. Ja. Du hast gerade so die Möglichkeiten genannt. Also man kann zum einen so Geld spenden, man kann eintreten. Wo findet man denn Infos? Also wo kann man denn dann wissen, wo man sich am besten hinwenden kann, wenn man sowas machen will? Also wie gesagt, am einfachsten ist es immer noch über die Homepage. Also wir haben das jetzt alles neu strukturiert über die www.rote-hilfe.de. Das ist eigentlich das Beste. Da gibt es auch Formulare. Eintreten kann man allerdings nur mit einer, also zumindest geht, ist es noch so, also mit einer Realunterschrift. Also es muss tatsächlich auf dem Papier und per Unterschrift, weil ja dann auch eine Einzugsermächtigung erteilt wird in den meisten Fällen. Das geht leider noch nicht digital. Also, aber die Formulare findet man da und kann das relativ schnell erledigen. Oder man wendet sich eben in den Orten und ich würde mittlerweile sagen, sind fast, zumindest fast alle Großstädte, also Städte über, ja, sagen wir jetzt mal 70, 80.000 Einwohnerinnen, die sind eigentlich mit einer Ortsgruppe, die nicht allzu weit entfernt ist, auch bestückt. Also da kann man sich dann auch direkt hinwenden, weil oft findet man dann auch im Netz eben die Treffpunkte und wann die aktiven Gruppen sich treffen, dann kann man da einfach hingehen. Das ist alles gar kein Problem. Ja, und dann finden eben auch noch häufiger, was weiß ich, Infoabende statt an Orten, wo eben solche Sachen stattfinden, linke Zentren oder auch mal an Unis. Und das kriegt man ja dann auch irgendwie mit. Also das sind so die Möglichkeiten. Okay, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Und es scheint also nicht so, als ob innerhalb der nächsten Jahre nicht irgendwie noch Bedarf danach wäre, irgendwie nach linker Antirepressionspolitik. Es sieht ja gerade eher so ein bisschen nach dem Gegenteil aus. An dieser Stelle möchte ich doch gleich nochmal auf die Ortsgruppe Erfurt verweisen, die nämlich auch eine Blogsport-Seite hat. Und zwar rotehilfeerfurt.blogsport.de und dort gibt es dann auch immer Hinweise und die Ankündigung der nächsten Anlaufstelle für Betroffene staatlicher Repressionen und die sich dann mit den Erfurter Leuten kurzschließen können. Und da gibt es bestimmt auch den Aufnahmeantrag noch. Da kann man bestimmt auch noch in die Rote Hilfe eintreten, um die 10.000 voll zu bekommen. Okay. Genau. Ich danke dir vielmals. Ja, danke dir auch, ja. Mach's gut, ja. Tschüss. Tschüss. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over das war inzwischen ganz schön viel Programm und Musik. Und das waren gerade Juventute Maldita mit Alla Barricadas auf einer anderen Sprache als Spanisch eigentlich. Und davor gab es das Interview mit der Roten Hilfe mit Dendl vom Bundesvorstand der Roten Hilfe, unterbrochen von Servet Sweet Home Chaos. Das war das erste Wunschlied, was wir in dieser Sendung gespielt haben. Das sei euch nochmal ins Herz gelegt, da sich jetzt auch dem Ende entgegen neigt. Schaut bei uns auf der Website vorbei bei reibungspunkt.blogspot.de, schreibt uns eine Mail an reibungspunkt@lavabit.com oder per Jabber an reibungspunkt@jabber.ccc.de und tretet mit uns in Kontakt. Sagt uns, was ihr vielleicht auch gerne mal für ein Thema hören wollt und auch was für Musik ihr gerne hören wollt. Und damit gehen wir nahtlos über zu den Veranstaltungshinweisen. Genau, bevor wir uns hier aus dem Äther verabschieden, wollen wir euch noch ans Herz legen, was in nächster Zeit stattfindet. Zum einen haben wir schon mitbekommen, dass die auf der Radtour, auf der Flüchtlingsheimtour, eine Küche dabei haben. Das ist die Küche für alle. Deshalb findet die Küche für alle auch nächsten Dienstag nicht statt an dem bekannten Ort. Zurzeit ist es ja immer so definiert, dass es nur heißt der bekannte Ort. Und falls ihr wissen wollt, wo das ist, hört euch einfach um, sprecht irgendwelche Leute an, wo ihr denkt, sie könnten es wissen. Anders geht es gerade nicht. Ist auf jeden Fall außerhalb und teilweise sehr, sehr nett. Was aber auf jeden Fall stattfindet, ist dann die Woche drauf die Küche für alle. Und zwar wird es da eine Küche für alle geben, die sich, an der man Sachen für die Demo am 27.08. an dem Freitag eben basteln kann oder wo man sich auch überlegen kann, was man da machen möchte. Denn am 27.08. ist eine Nachttanzdemo bis zum selbstverwalteten Zentrum. Und genau, und da kann man sich dann auch überlegen, unter anderem legen da halt DJs auf, Minimal und Indie Electro, glaube ich. Auf jeden Fall steht es auch noch auf dem händehoch.blogspot.de/blog. Genau, da kriegt ihr nochmal genauere Infos. Und vielleicht kann man da auch vorbereiten, falls die Musik nicht eure ist, dass man einfach andere Musik noch mitbringt und selber auflegt oder seine eigene Party irgendwo in der Stadt schmeißt, die bis zum selbstverwalteten Zentrum geht. Ja, und weitere Veranstaltungshinweise wären? Am 28., also dem Tag danach, findet ein Konzert im Klanggerüst statt, auch organisiert, glaube ich, von den Hände hoch Hausherrleuten. Ich weiß nur, dass da Virgin und Reason spielen und G-Tuck. Und G-Tuck fände ich ja mal ziemlich gut. Ja, auf die Party freue ich mich schon insbesondere. Und das heißt, ihr werdet zumindest einen Teil der Reibungspunkt-Redaktion dort vielleicht sehen können. Eine Sache haben wir noch, und zwar am Ilverskofener Platz am 21.08. Da ist von der Kunstgruppe Kunstrasen, nennt sie sich. Das ist das geht über den Ladebalken. Dieses offene Wohnzimmer in der Magdeburger Allee. Und da spielen unter anderem Bands und auch eine Theatergruppe. Und auch werden, glaube ich, auch Workshops und angeboten und Bilder ausgestellt. Das heißt, einiges los demnächst in Erfurt. Und ja, das heißt, wir werden da wahrscheinlich einfach auch dran partizipieren. Und weil wir uns dafür noch ein bisschen ausruhen wollen. Eins kann man vielleicht noch sagen, dass auch die Polyfantasia-Woche kommt. Und zur Polyfantasia-Woche findet man Informationen auf dem Blog Wieder der Natur.blogspot.de von der Gruppe Wieder der Natur. Ja, und dann kommt der CSD noch am 22. In Erfurt. Am 21. Ich glaube am 22. Aber das findet man alles irgendwo im Internet, weil da gibt es ja alle Informationen. Und mit der Polyfantasia-Woche beschäftigen wir uns vielleicht ganz einfach beim nächsten Mal. Weil jetzt ist einfach keine Zeit mehr. Okay. Sind wir raus? Hören wir noch Musik vielleicht? Wir hören noch Hat Musik. Hat jemand was ausgesucht von euch? Ja, wir werden mal hören. Wenn die keine Wünsche bringen, dann müssen wir halt unseren Senf spielen. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Yeah. it, make it look, if you talk it right in your sight. Seven screens and a sudden shot, really brightens up with your night. Not a boy, I'm packing a pig, gonna be some take it made. That's right, out of the way, you're gonna need a little first day. I got a gun, looking at my number one. I got a gun, man, man, sorry, can be fun. Can you hear the melodies and lyrics that you write? Do you see my own abilities and deeper sensitivities? Think you have a heart attack? Really should have thought of that. Oh, you try to play, I do, I'm never getting around. I got a gun, I got a gun, man. Looking at my number one. I got a gun, I got a gun. Thought it could be fun. Man, thought it could be fun. Alles, was ich will, ist nichts mehr. Was ich will, ist nicht mit euch zu tun haben. Alles, was ich will, ist nicht mit euch zu tun haben.